Guten Morgen, we are back. Guten Morgen, wir sind zurück. We are going to have a good series of devotionals. Wir werden eine gute Andachtsserie haben. And it's been really pleasure to do these devotionals with you people. Es ist mir so eine Freude, mit euch diese Andachten zu machen. And I've decided that I'm going to take a little pause from the series Enemies of Our Souls. Ich beschloss, eine kleine Pause von der Serie Feinde unserer Seele zu machen. I think it's very important to understand these enemies because they can be very destructive. Es ist sehr wichtig, diese Feinde zu verstehen, denn sie sind sehr zerstörerisch. And of course, you know, a lot of the teaching in the Bible clearly warns us of those things. Und natürlich warnen uns Lehren und die Bibel vor diesen Dingen. So we have to take these things serious. So müssen wir dies ernst nehmen. But I just felt, you know, it's really good to take a little break. Doch ich fühlte, dass es gut ist, eine kleine Pause einzulegen. And go into a different direction and then I will go back. Eine andere Richtung einzuschlagen und dann werde ich wieder zurückkommen. So this series is actually called now Understanding the Nature of God. Diese Serie heißt Das Wesen Gottes verstehen. And it's something that I have found has been so lacking. Das ist etwas, das ich finde, so sehr gefehlt hat. It is It's just unbelievable how people don't even understand who God is. Es ist unglaublich, wie Menschen nicht einmal verstehen, wer Gott ist. I have a deep desire to make the true goodness of God known to the whole world. Ich habe ein tiefes Verlangen, die wahre Güte Gottes der ganzen Welt bekannt zu machen. And that's why we're going to do a little series. I don't know how long it's going to take us. Deswegen machen wir eine kleine Serie. Ich weiß nicht, wie lange sie dauern wird. If you hear things that you've heard before from me, don't worry. Wenn du Dinge hörst, die du von mir schon gehört hast, mach dir keine Gedanken. It's very important that certain things are repeated over and over again. Es ist sehr wichtig, gewisse Dinge immer und immer wieder zu wiederholen. Until they are deeply engraved in our heart. Bis sie tief in unser Herz eingraviert sind. So when we talk about understanding the nature of God. Wenn wir nun darüber sprechen, Gottes Wesen zu verstehen. I would like to start the series with a question. Will ich diese Serie mit einer Frage beginnen? Who is God? Wer ist Gott? Well, who is God? God is God. Oh. Wer ist Gott? Gott ist Gott. Very good. That's exactly the answer that I was looking for. Sehr gut. Das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe. I remember when I was a young guy and we started to preach the gospel in Austria. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war und wir anfingen, das Evangelium in Österreich zu predigen. I preached a sermon that was called Let God Be God. Predigte ich die Botschaft, lass Gott Gott sein. What do you mean, let God be God? Was meinst du mit lass Gott Gott sein? Well, many people don't let God be the God that he really is. Nun, viele Menschen lassen Gott nicht den Gott sein, der er wirklich ist. They've created their own God. Sie haben ihren eigenen Gott kreiert. That's the one that they preach. That's the one that they share with everybody. Das ist derjenige, über den sie predigen und den sie mit jedermann teilen. And the saddest thing is, that's the one that they relate to. Und das Traurigste dabei ist, dass es derjenige ist, auf den sie sich verlassen. Why is this question important, who God really is? Warum ist diese Frage, wer Gott wirklich ist, so wichtig? And why is the answer that he is God so important? Und warum ist die Antwort, er ist Gott, so wichtig? Here's why. Hier ist der Grund. God is the creator of everything. Gott ist der Schöpfer von allem. And we are created beings. Und wir sind erschaffene Wesen. Since God is the only creator of everything and the only eternal God. Da Gott der einzige Schöpfer von allem ist und der einzige ewige Gott ist. And everybody who has any part in creation is only a co-creator with God the creator. Und jeder, der in irgendeiner Weise an der Schöpfung beteiligt ist, nur ein Mitschöpfer von Gott, dem Schöpfer ist. Here's why this is important. Ist hier der Grund, warum es so wichtig ist. Nobody can define God except he himself. Niemand kann Gott definieren, außer er selber. And this is exactly the important point. Und das ist genau der wichtige Punkt. Religion has defined the nature of God. Religion hat das Wesen Gottes definiert. People have taken Bible verses and misunderstood them and defined the nature of God. Menschen haben Bibelverse genommen, diese falsch verstanden und das Wesen Gottes definiert. People have looked at circumstances and situations and by this defined the nature of God. Leute haben auf Umstände und Situationen geschaut und so das Wesen Gottes definiert. Nobody is allowed to define the nature of God than God himself. Niemand ist berechtigt, das Wesen Gottes zu definieren, außer Gott selbst. Because he is not only God, he is the only true God. Denn er ist nicht nur Gott, er ist der einzige wahre Gott. Once you really understand that who God is, wenn du einmal wirklich verstehst, wer Gott ist, then you also understand that, hang on a minute, then he's the only one who's got a right to say how he really is, how his nature is like. Dann verstehst du auch, warte mal, dann ist er der Einzige, der auch das Recht hat zu sagen, wie er wirklich ist, wie sein Wesen ist. I believe that religion has been inspired by God's archenemy, the devil. Ich glaube, dass Religion durch den Erzfeind Gottes inspiriert wurde, durch den Teufel. And one of the main points of religion is to distort the image or the nature of God. Einer der wichtigsten Aspekte der Religion ist es, das Bild, das Wesen Gottes zu zerstören. And I believe that the devil, the father of all lies, is behind this. Und ich glaube, dass der Teufel, der Vater aller Lügen, hinter all dem steckt. So what has he been doing? Was hat er also gemacht? He has distorted God's character. Er hat Gottes Charakter zerstört. He then spread these lies all over the world. Dann breitete er diese Lügen auf der ganzen Welt aus. Which is called religion. Was sich Religion nennt. The truth is, in most people's hearts and mind, religion is defined the nature of God much more than God himself. Die Wahrheit ist, dass in den Herzen und im Verstand der meisten Menschen Religion Gott viel mehr definiert als Gott selber. We can't do that. Das können wir nicht machen. So as these religious lies have spread all over the world, wie sich diese religiösen Lügen auf der ganzen Welt ausgebreitet haben, through people, unfortunately, leider durch Menschen, people begin to embrace and accept these lies and make them the truth. Fangen die Leute an, diese Lügen zu akzeptieren, zu umarmen und machen sie zur Wahrheit. Now, in my definition, religion is very simple. Nach meiner Definition ist Religion sehr einfach. Okay, now I'm not giving you a Bible definition or a dictionary definition. I'm giving you mine. Ich gebe dir weder eine biblische noch eine Wörterbuchdefinition. Ich gebe dir meine. So whenever you hear me talk about religion, you know that's what I mean by it. Wenn immer du mich über Religion sprechen hörst, weißt du, dass ich Folgendes damit meine. When I talk about religion, I talk about relating to God in any other way except the way he designed. Wenn ich über Religion spreche, dann meine ich, eine andere Beziehung zu Gott zu haben als die, die er geschaffen, die er definiert hat. Tomorrow we will talk about this a little better. Morgen werden wir noch mehr darüber sprechen. Have an amazing day. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.